Die US-amerikanische Zeitung New York Times vom 7. November schrieb, dass Park Geun-hye die unbeliebteste südkoreanische Präsidentin seit 1980er Jahren sei.